Gut. Zum Stoff der heutigen Sitzung. Nachdem wir uns in der letzten Sitzung mit den Cultural Studies beschäftigt haben, wo es mehr oder weniger darum ging, bestimmte Prozesse der kulturellen Kommunikation, der medialen Vermittlung, des Zusammenhangs davon mit sozialen und politischen Kämpfen, vor allen Dingen in Ländern des kapitalistischen Zentrums zu analysieren, also in entwickelten kapitalistischen Nationalstaaten Europas und Nordamerikas, geht es heute um den Fokus, die, wie der Name Weltsystemanalyse bei Immanuel Wallerstein schon sagt, stärker globale Zusammenhänge fokussiert. Und ich werde mich in der heutigen Sitzung vor allen Dingen auf einen bestimmten Theorievertreter der Weltsystemanalyse konzentrieren, nämlich Immanuel Wallerstein. Der steht allerdings, so ähnlich wie das auch in anderen Fällen schon der Fall war, stellvertretend für einen ganz spezifischen paradigmatischen Ansatz, den man auch unter dem Namen Dependenztheorie oder Weltsystemtheorie kennt. Wallerstein selbst war kein großer Theoriefreund, das heißt, oder ist, er lebt ja immer noch, ist kein großer Theoriefreund, das heißt, einer seiner wichtigsten Aufsätze heißt entsprechend im Rückblick 40 Jahre Weltsystemanalyse oder wie man es vermeidet, eine Theorie zu werden. Es geht also nicht um ein geschlossenes theoretisches System, sondern es geht um einen analytischen Anspruch, wo bestimmte Kategorien, Theorieelemente, Begriffsbausteine vor allen Dingen der Analyse von Sachzusammenhängen dienen sollen. Was zu Wallerstein außerdem noch relativ wichtig ist, das kann man den beiden Bildern entnehmen. Wallerstein ist auf der einen Seite eine relativ anerkannte akademische Persönlichkeit mit Lehrstühlen an renommierten amerikanischen, vor allen Dingen Universitäten, zeitweilig oder sehr langjährig auch Direktor und Leiter des Fernand-Braudel-Zentrums. Gleichzeitig ist er aber auch ein wichtiger Dialogpartner, Gesprächspartner, Stichwortgeber für systemkritische Bewegungen mit deutlich linksradikaler Verortung. Dafür spricht das obere Bild, das ist Wallerstein hier in Vertretern mit mexikanischen Zapatistas. Diese Spannung oder diese Doppelrolle wird auch noch eine gewisse Rolle spielen, wenn man versuchen will, den Zugriff der Weltsystemanalyse auf die Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems, aber auch auf die Chancen möglicherweise der Überwindung dieses Weltsystems. In dieser Hinsicht wird das noch eine gewisse Rolle in der Vorlesung spielen. Zum Aufbau der heutigen Vorlesung, ich werde Ihnen zunächst erstmal wieder was zur Verortung des Ansatzes erzählen, wo es darum geht, den Ansatz von Wallerstein von anderen soziologischen Strömungen abzugrenzen, gleichzeitig aber auch bestimmte Vorbilder und prägende andere Theorieströmungen kurz mit zu akzentuieren. Ich werde dann in einem zweiten Teil kurz auf die wesentlichen epistemologischen Grundlagen und wesentliche Begriffe in Wallersteins Analyse eingehen, werde dann das moderne Weltsystem, wie es sich nach Wallerstein seit dem 15., 16. Jahrhundert herausgebildet hat, kurz in drei Hinsichten vorstellen und akzentuieren. Das eine betrifft die globale Arbeitsteilung und Ausbeutung. Das andere sind die nationalen und zwischenstaatlichen Beziehungen innerhalb des kapitalistischen Weltsystems. Der dritte Punkt wird das sein, was Wallerstein Hegemonien und Hegemoniezyklen nennt. Sie werden merken, es gibt dann zum Hegemoniebegriff eine kleine Abweichung zu dem Hegemoniebegriff, wie Sie ihn bei den Cultural Studies kennengelernt haben, weil es bei Wallerstein weniger um Hegemonie in einem bestimmten Land geht, sondern um Hegemoniebeziehungen im globalen Kontext. Ich werde Ihnen dann noch kurz in einem Exkurs veranschaulichen, was das moderne Weltsystem für Wallerstein mit Rassismus zu tun hat, beziehungsweise warum er annimmt, dass Rassismus und Sexismus konstitutive Organisationsprinzipien des modernen Weltsystems sind. Und ich werde in dem letzten Punkt dann kurz auf die, seine Prognosen und Diagnosen zum Niedergang und Zerfall des Weltsystems eingehen. Das ist die Periode, in der wir uns zumindest nach Wallerstein seit den letzten 40 Jahren ungefähr befinden und in der wir uns auch in den nächsten 40 Jahren wahrscheinlich noch befinden werden. Zunächst erstmal zu den Abgrenzungen und Vorbildern. Die Weltsystemanalyse definiert sich vor allen Dingen ex negativo, erstmal durch ihr Verhältnis zu einer ganzen Reihe von sozialwissenschaftlichen Prämissen, zu denen Wallerstein den Anspruch hat, wie ein wichtiges Buch von ihm heißt, diese Prämissen bzw. die Sozialwissenschaften kaputt zu denken. Also das ist auch kein Übersetzungsfehler. Wallerstein hat da über die Übersetzung sehr, sehr lange gestritten. Im Original heißt das Unthinking Social Sciences, also Sozialwissenschaften wegdenken. In der deutschen Übersetzung fand er dann das Kaputtdenken, das Ganze besser trifft. Also es geht sozusagen um eine grundlegende Infragestellung von Selbstverständlichkeiten des modernen sozialwissenschaftlichen Denkens. Und das bezieht sich bei Wallerstein vor allen Dingen auf Strömungen, die man im weitesten Sinne als Modernisierungstheorien fassen könnte. Also alles, was jetzt kommt, ist nicht das, was Wallerstein meint, sondern das ist das, wovon Wallerstein sich dezidiert abgrenzt. Was sind Modernisierungstheorien? Modernisierungstheorien sind erstmal alle sozialwissenschaftlichen Theorien, die in irgendeiner Form davon ausgehen, dass es eine mehr oder weniger teleologische, also zielgerichtete, historische Entwicklung von sogenannten traditionalen zur sogenannten modernen Gesellschaft gegeben hätte. Also dass sozusagen der Entwicklungsprozess, den die Welt durchlaufen hat, ein notwendiger und gerichteter war, in dem irgendwie die nordamerikanischen, europäischen Gesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts Ziel und Höhepunkt der Entwicklung seien. Und das verbindet sich mit einer ganzen Reihe weiterer geteilter Annahmen. Zunächst erstmal, dass es einen Prozess, einen linearen und gerichteten Prozess des technischen Fortschritts gegeben habe, der irgendwann in der industriellen Revolution gemündet hat, dass dieser technische Fortschritt sowie ökonomisches Wachstum und das, was man unter Rationalisierung fasst, damit ist dann meistens Geldverkehr, Bürokratie, Staat und rationale Kultur gemeint, dass das sozusagen sowohl die Entwicklungsmotoren dieser historischen Entwicklung gewesen wären, als auch, dass das irgendwie etwas wäre, was Parsons zum Beispiel evolutionäre Universalien nennt. Also das heißt, universelle Schritte im Gang der allgemeinen Menschheitsentwicklung, hinter die nicht zurückgefallen werden kann und die mehr oder weniger notwendig auch jede angenommene andere Geschichte hätte durchlaufen müssen. Das heißt, damit verbinden sich bestimmte Annahmen, dass es allgemeine Gesetzmäßigkeiten gesellschaftlicher Entwicklung gebe, und es verbindet sich damit vor allen Dingen die Annahme, dass die fortgeschrittenen Gesellschaften Europas und Nordamerikas das implizite Leitbild und der allgemeine Maßstab der Menschheitsentwicklung wären. Wenn man davon ausgeht, dann ist auch klar, was über die sogenannten Entwicklungsländer gesagt wird. Steckt schon im Begriff drin. Die Annahme ist, das sind einfach Länder, die sind aus irgendwelchen Gründen, meistens mit kulturalistisch-rassistischen Zuschreibungen auf die Eigenschaften der dort lebenden Menschen, sind die einfach noch auf einer niedrigeren Stufe der Entwicklung. Und diese niedrigere Stufe der Entwicklung wird dann eben vor allen Dingen auf sogenannte interne Faktoren zurückgeführt. Also die sogenannten Entwicklungsländer sind niedriger entwickelt, weil sie ihre Produktion nicht weit genug ausgebaut haben, weil sie in der Politik nicht so weit sind wie wir, weil sie in der Kultur, in ihrer kulturellen Entwicklung möglicherweise Eigenschaften aufweisen, die dazu führen, dass sie eben nicht diesen überlegenen Gang der westeuropäischen Entwicklung vollziehen konnten, jedenfalls nicht von alleine. Deshalb, das ist dann die Annahme in solchen Narrativen, können und müssen diese anderen Gesellschaften auf unserer Stufe sozusagen entwickelt werden. Und dabei gibt es dann eine ganz, ganz bestimmte Annahme, dass nämlich so eine Art von Dreifaltigkeitslehre, also der dreifaltige Zusammenhang von Marktwirtschaft, Demokratie und Menschenrechten, den allgemeinen Telos dieser Entwicklung vorgeben würde und dass dieser Zusammenhang auch gegen jede Erfahrung im Übrigen eindeutig und monokausal so gegeben wäre. Ne? Also das heißt, wir kooperieren wirtschaftlich mit irgendwelchen autokratischen Regimen, natürlich nicht in unserem Interesse und zu unserem Vorteil, sondern um diese Regime zu entwickeln, weil wir davon ausgehen, dass dort, wo sich die Wirtschaft entwickelt und wo die Wirtschaft wächst, automatisch auch die anderen Seiten der Dreifaltigkeit irgendwann nachkommen. Das heißt, Demokratie und Menschenrechte folgen dann auf den Fuß. Das hat in Nordafrika in den 60er Jahren wunderbar geklappt, also natürlich nicht geklappt. Heute ist das ungefähr das Verhältnis, wie auch unser Dialog mit China gerechtfertigt wird. Die letzte und wichtigste Annahme in diesem Prozess ist natürlich, dass die fortgeschrittene Nation immer ganz uneigennützig Entwicklungshilfe leisten. Also das haben Sie schon mit dem Kolonialismus getan. Sie haben ja vielleicht gehört, dass inzwischen in Frankreich jetzt gerade wieder gefordert wird, dass auch die positiven Seiten der französischen Kolonialgeschichte in den Lehrplänen stärker berücksichtigt werden müssen. Und diese positiven Seiten stärker zu berücksichtigen, das heißt dann an das Narrativ anzuknüpfen, was Balibar und Wollerstein in Bezug auf das 19. Jahrhundert die Würde des weißen Mannes genannt haben. Das ist nämlich das klassische ideologische Begründungsnarrativ für Kolonialismus im 19. Jahrhundert. Der weiße Mann, natürlich nicht die weiße Frau, ist halt so weit entwickelt, dass er auf der ganzen Welt sozusagen die Würde tragen muss, die anderen unterentwickelten Völker zu entwickeln und auf dieselbe Stufe zu heben und möglicherweise auch zu erziehen. Das ist also der erste wesentliche Komplex dessen, wovon sich Weltsystemanalyse abgrenzt. Die Abgrenzung gilt gleichzeitig einer bestimmten Form der sogenannten Globalisierungstheorie, nicht weil Wollerstein glaubt, dass es keine Globalisierung gäbe, sondern es geht um eine bestimmte Form von Globalisierungstheorie, die die Interdependenz von Markt, Arbeitsteilung, Kommunikation, Kultur und Politik als eine vermeintlich jüngere oder jüngste Entwicklungsstufe des 20. Jahrhunderts ansieht und dabei gleichzeitig glaubt, Globalisierung würde vor allen Dingen dem Ausgleich von Entwicklungsunterschieden dienen. Demgegenüber ist Globalisierung für Wollerstein sehr viel älter, nämlich ein Prozess, der bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Und es ist kein Prozess, der zum Ausgleich von Entwicklungsunterschieden führt, sondern im Gegenteil, der die systematische Vertiefung verschiedener Entwicklungspfade mit sich gebracht hat. Nächster Abgrenzungspunkt wären Systemtheorien, wie wir sie mit Niklas Luhmann noch kennenlernen werden, aber auch andere Ansätze, wie zum Beispiel die von Talcott Parsons, also sozialwissenschaftliche Systemtheorien, die Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Massenmedien oder auch einzelne Nationalstaaten als klar abgrenzbare Teilsysteme behandeln. Wir werden demgegenüber sehen, dass es bei Wollerstein die Annahme gibt, dass es nur ein Weltsystem gibt und keine Teilsysteme. Die nächste Annahme, von der er sich kritisch abgrenzt, ist die Vorstellung, es gebe in der Moderne ein Primat funktionaler vor sozialer Differenzierung. Das heißt, dass in der Moderne halt funktionale, sachlogische Differenzierungsmomente das maßgebliche wäre, also der Unterschied zum Beispiel zwischen geldvermittelten Tauschbeziehungen und Politik und Gesetzgebung. Demgegenüber geht Wollerstein davon aus, dass auch und gerade in der Moderne funktionale und soziale Differenzierungsprinzipien, also die Trennung in soziale Klassen, in Geschlechter, in verschiedene Ethnien, gleichbedeutende Entwicklungsmomente bleiben. Und schließlich und endlich gibt es eine Kritik der Annahme, dass es so etwas wie eine Autonomie der Teilsysteme gebe. Also die Annahme, dass politische, kulturelle oder sonstige ideologische Entwicklung in irgendeiner Weise unabhängig von der Beschaffenheit der wirtschaftlichen Beziehungen verstanden werden könnten und vice versa. Damit verbunden gibt es einen letzten wesentlichen Abgrenzungspunkt, nämlich das, was man die Departementalisierung der Sozialwissenschaften nennen könnte. Es gibt bei Wollerstein eine grundsätzliche Kritik an dem, was wir eigentlich seit dem 19. Jahrhundert als Normalzustand haben, nämlich dass Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte zu klar voneinander abgrenzbaren Einzelwissenschaften geworden sind. Für Wollerstein ist diese Annahme überaus problematisch, wie wir gleich noch sehen werden. Und sie ist genauso problematisch wie die Annahme, es gebe klare und unterschiedene Gegenstandsbereiche. Also das heißt, die Ökonomie würde sich nur mit Wirtschaft beschäftigen müssen, nicht aber mit Geschichte und sozialen Gegebenheiten. Die Geschichte würde sich eben nur mit historischen Verlaufsketten beschäftigen müssen, nicht aber unbedingt mit ökonomischen und sozialen Strukturen und so weiter und so fort. Damit verbindet sich auch eine Absage an die Vorstellung, es gebe klar unterscheidbare Forschungsfragen und Logiken verschiedener Einzeldisziplinen. Soweit zu den Abgrenzungen. Was sind die Vorbilder? Es gibt zunächst zwei wichtige Orientierungspunkte. Das eine versteht sich ja in der Vorlesungsreihe, ist Karl Marx. An Marx interessieren Wollerstein vor allen Dingen die Herausarbeitung der historisch-spezifischen Gesetzmäßigkeiten kapitalistischer Produktion und kapitalistischer Vergesellschaftung in Differenz zu vorkapitalistischen Zuständen. Sodann geht es bei Wollerstein darum, den engen Zusammenhang und die engen Wechselwirkung zwischen ökonomischen, politischen und ideologischen Formen der Vergesellschaftung weiter zu verfolgen und auch in ihrer historischen Entwicklung präziser nachzuzeichnen. Und es gibt eine sehr ausgeprägte Anknüpfung vor allen Dingen an den historischen Narrationsstrang, der bei Marx der Strang der sogenannten ursprünglichen Akkumulation ist. Also die Frage, was waren die Vorbedingungen, die überhaupt erfüllt sein mussten, damit sich Kapitalismus durchsetzen konnte. Und das wird bei Wollerstein in einer spezifischen Weise mit der Kolonialtheorie, die bei Marx auch schon angelegt ist, verknüpft. Und zwar in dem Sinne, dass der Kolonialismus und die Ausbeutung dessen, was er die globale Peripherie nennt, seit dem 15. Jahrhundert auch gleichzeitig immer eine wesentliche Voraussetzung für die ursprüngliche Akkumulation und für die Entwicklung des Kapitalismus im Zentrum der kapitalistischen Welt in Europa und Nordamerika gewesen ist. Ein anderer wichtiger Bezugspunkt bildet die französische Annalschule, hier vor allen Dingen der Sozialhistoriker Fernand Braudel. An Braudel interessiert Wollerstein vor allen Dingen, beziehungsweise er übernimmt von ihm vor allen Dingen, die Orientierung am Primat der Strukturgeschichte, also das ist bei Braudel vor allen Dingen die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, vor der sogenannten Ereignisgeschichte. Ereignisgeschichte können Sie sich so vorstellen, das ist auch das, was Sie im Geschichtsunterricht normalerweise lernen. Nur das ist die Geschichte der Taten der großen Männer, manchmal auch Frauen, wenn man sie denn findet oder finden will, aber überwiegend die Geschichte der Taten der großen Männer. Die Ereignisse, die Schlachten, die Kriegsführungen, die politischen Kämpfe, möglicherweise auch mal Volksaufstände. Das sind nun alles Sachen, die für Braudel in einer Metapher von ihm die Staubkörnchen sind, die durch andere Strömungen verwirbelt werden. Oder es ist eine andere Metapher, der Schaum auf den Wellen. Der Schaum auf den Wellen, damit ist gemeint, natürlich sind die Ereignisse das, was am stärksten sichtbar ist, was am meisten auffällt. Der Schaum auf den Wellen liegt eben ganz oben. Gleichzeitig verstehen Sie die Antriebsmomente, die Gesetzmäßigkeiten, die die Wellen bewegen. Natürlich überhaupt nicht, wenn Sie sich die ganze Zeit nur die interessanten Verwirbelungen des Schaums anschauen. Das ist mit dieser Metapher gemeint. Was er von Braudel des Weiteren übernimmt, ist die Ablehnung einer verkürzten Erklärung des Kapitalismus und der Entstehung des modernen Kapitalismus. Die eine verkürzte Erklärung könnte man als Technikdeterminismus bezeichnen. Also das sind sozusagen alle Narrative, die erzählen, Kapitalismus beruht darauf, dass irgendwann im späten 18., frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien vor allen Dingen die sogenannte industrielle Revolution gezündet hätte. Diesbezüglich hat Braudel ein sehr, sehr einfaches Argument. Fast alles, was sozusagen die Grundlagen der industriellen Revolution waren, also zum Beispiel das Wirkprinzip der Dampfmaschine, das Wirkprinzip von mechanischen Prozessen, die dort angewendet worden sind, das war alles nichts Neues. Das Wirkprinzip der Dampfmaschine ist seit der ägyptischen Antike bekannt, wurde für irgendwelche lustigen Automaten genutzt. So ähnlich ist es mit fast allen großen technischen Errungenschaften. Das heißt, aus der Technik alleine können Sie offensichtlich überhaupt nichts erklären, weil nur, dass bestimmte Wirkprozesse verstanden sind, heißt das noch nicht, dass sie in einer bestimmten gesellschaftlichen Form zur Anwendung gebracht werden. So ähnlich macht Brodel das mit so ziemlich allen Sachen, auf die man die sogenannte industrielle Revolution zugerechnet hat. Zum Beispiel die Entwicklung des modernen Geldwesens. Also China hat im 9. Jahrhundert schon Papiergeld, hat ein sehr, sehr weit entwickeltes Banken- und Kreditwesen, ohne dass Kapitalismus in Gang kommt. Also all diese Faktoren können keine hinreichende Erklärung dessen sein, was historisch passiert. Genauso wenig hinreichend kann ein Politizismus sein, also eine Geschichtserzählung, die historische Entwicklung vor allen Dingen auf die Determination durch politische Prozesse zurückzuführen versucht. Das wäre natürlich am bekanntesten, wären das so die Narrative, die Ihnen erzählen, dass die Französische Revolution irgendwie ganz wichtig gewesen wäre für die Durchsetzung und die Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft. Wobei man sich durchaus eben auch die Frage stellen kann, wie eine politische Revolution in einem bestimmten Land so eine welterschütternde und weltbewegende Wirkung gehabt haben soll. Und es geht schließlich auch um die Abgrenzung von so bestimmten kulturalistischen Erklärungsmustern, wie man sie in einer verkürzten Übernahme von Webers Protestantismus-These finden würde, dass also nur durch die Wandlung kultureller Einstellungen oder primär durch die Wandlung kultureller Einstellungen historische Transformationen erklärt werden könnten. Was er des Weiteren von Brodel übernimmt, ist die, wie wir gleich noch sehen werden, sehr wichtige Entscheidung, Unterscheidung verschiedener Temporallogiken, also verschiedener Zeitstrukturen und Zeitordnungen. Das ist bei Brodel einmal die Ereignisgeschichte. Das wäre der Schaum auf der Wellen, das wären die Geschichte der großen Kämpfe, der großen Männer und manchmal der großen Frauen. Das wäre zu unterscheiden von dem, was man bei Brodel die Konjunkturgeschichte nennen könnte. Also die Konjunkturen, die einen bestimmten Systemzusammenhang prägen. Das wären zyklische Zeitverläufe, wie man sie zum Beispiel in den Marx'schen Analysen der kapitalistischen Krisendynamiken wiederfindet. Also bestimmte in zeitlichen Rhythmen wiederkehrende strukturelle Tendenzen und Verschiebungen, in denen sich irgendwelche Widersprüche einer Systemdynamik bewegen. Und es wäre schließlich als dritte Ebene die Strukturgeschichte oder die Geschichte der langen Dauer, wie Brodel das nennt. Das wären sozusagen die historischen Entwicklungstrends einer Struktur, eines bestimmten Strukturgefüges, gesellschaftlicher Beziehungen, das sich durch mehrere Konjunkturverläufe, also durch mehrere Krisenzyklen hindurch in eine bestimmte Richtung entwickelt. Schließlich und endlich ist es die konstitutive Bedeutung von Fernhandel und Arbeitsteilung im Weltmaßstab und eben nicht erst seit dem 19. und 20. Jahrhundert, sondern schon seit dem 16. Jahrhundert, die Wollastin vor allen Dingen von Fernand Brodel übernimmt. Nächster wichtiger Einflusspunkt, und damit bin ich mit den wichtigen Einflüssen dann auch erstmal durch, wäre all das, was man in den 60er Jahren Dependenztheorie genannt hat. Die Dependenztheorie ist eine Sammlung von sehr, sehr verschiedenen Wirtschafts-, sozialtheoretischen und analytischen, aber eben auch wirtschafts- und sozialpolitischen Strömungen, die sich in den 1960er Jahren nicht umsonst vor allen Dingen in Lateinamerika herausgebildet hat. Einige wichtige Vertreter sind hier genannt. Neben wissenschaftlichen Vertreterinnen ist es auch nicht uninteressant für die Kenntnis von historischen Verlaufsketten, dass die sogenannte Befreiungstheologie, also der eher linke und kämpferische Flügel der katholischen Kirche in Lateinamerika, mit dem die katholische Mutterkirche in Europa lange Zeit immer sehr, sehr starke Probleme hatte, dass die auch sehr wesentlich von der sogenannten Dependenztheorie inspiriert waren oder an der orientiert waren. Weshalb jetzt Dependenztheorie? Dependenztheorie deswegen, weil das, was sozusagen in vielen wirtschaftswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Betrachtungen als Einzelfallanalyse betrachtet wird, ne? Wie entwickeln sich die Länder Lateinamerikas, wie entwickeln sich die Länder des europäischen und nordamerikanischen Zentrums, von vornherein in seiner Dependenz, also in seinem wechselseitigen Zusammenhang analysiert werden soll. Es geht also von vornherein um die Analyse globaler Ungleichheits- und Machtverhältnisse, aus denen erst erschlossen werden kann, warum bestimmte Dinge in Lateinamerika zum Beispiel so laufen, wie sie laufen. Dabei gibt es die Annahme, dass eine bestimmte Form von Machtasymmetrien und Ausbeutungsverhältnissen konstitutiv für die globale Systemstruktur ist, dass wir also auch das, was wir sozusagen als Konsumgesellschaften, als Steigerung des Wohlstands vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren in sogenannten Ländern der ersten Welt erleben, nicht verstehen können, wenn wir nicht diese konstitutiven Ausbeutungs- und Abhängigkeitsstrukturen in den Blick nehmen. Und diese konstitutiven Ausbeutungs- und Abhängigkeitsstrukturen haben vor allen Dingen etwas mit dem zu tun, was der ungleiche Markttausch genannt wird, oder die Form, in der, obwohl alle Prinzipien des Äquivalenztauschs auf dem Markt gewährleistet scheinen oder auch gewährleistet sind, trotz alledem in den globalen Austauschbeziehungen die allen Länder immer mehr reingeben müssen, beziehungsweise immer etwas verlieren, auch an Entwicklungsmöglichkeiten, was die anderen gewinnen. Wie das genau funktioniert, erläutere ich dann gleich noch bei Wollerstein. Die Annahme ist damit, dass die Unterentwicklung oder die sogenannte Unterentwicklung in den Ländern der Peripherie und Semiperipherie nicht eine Unterentwicklung ist, die sich sozusagen aus endogenen Prozessen oder Phänomenen innerhalb dieser Länder verstehen lässt, sondern dass diese Unterentwicklung wirklich als aktiv gestalteter Prozess, also als ein Prozess der Unterentwicklung verstanden werden muss, in dem gerade auch das, was die Länder des Zentrums als sogenannte Entwicklungspolitik leisten, wesentliche Funktionen dabei erfüllt, die Unterentwicklung festzuschreiben bzw. zu vertiefen. Das heißt, die Annahme ist damit auch, dass die wesentlichen internen politischen und ökonomischen Probleme der Länder der globalen Peripherie und Semiperipherie nicht endogen, sondern extern verursacht sind. Also extern in dem Sinne, dass es eben nicht die Probleme der Nationalstaaten oder der unterentwickelten, in Anführungszeichen, Kulturen dieser Länder sind, die zu ihrer benachteiligten Stellung in den globalen Beziehungen führt, sondern dass es eben diese gewachsenen historischen Macht- und Ausbeutungsstrukturen sind. Und entsprechend gibt es auch eine klare Ablehnung der Klassifikation von verschiedenen Ländern über verschiedene Entwicklungsstadien, die suggerieren, der Punkt, an dem die einen sind, den könnten die anderen irgendwann innerhalb dieses Beziehungsgefüges der globalen Dependenzbeziehungen auch noch erreichen. Die Grundvorstellung der Dependenztheorie ist eigentlich nochmal ganz schön mit diesem kleinen Schaubild an der Seite veranschaulicht. Sie sehen sozusagen dieses kleine, fette, passive Kind im Zentrum. Das steht für die Länder des kapitalistischen Zentrums in gewisser Weise und natürlich für die Konsum- und Lebensgewohnheiten von ihnen. Also nicht nur von irgendwelchen einzelnen Eliten, sondern es geht hier auch um bestimmte Vorteile, denen natürlich die Arbeitskräfte und Konsumentinnen des kapitalistischen Zentrums aus diesen Ausbeutungsbeziehungen ziehen. Wie Sie sehen, werden diesem kleinen, fetten Kind in der Mitte die ganze Zeit von irgendwelchen dünnen, schwarzen, dunkel aussehenden Trägerfiguren aus anderen Bereichen der Welt irgendwelche Produkte, Rohstoffe, Güter zugeführt und letzten Endes veranschaulicht das Ganze auch schon ganz schön, dass der abgemagerte und aktive Charakter der Leute, die hier Produkte, also vor allen Dingen Nahrungsmittel und Rohstoffe zuführen, natürlich auch was damit zu tun hat, dass das alles von dem fetten Kind im Zentrum gefressen wird, das dadurch fetter wird, während die anderen genau dadurch dünner bleiben. Gut. Bevor wir jetzt genauer da reingehen, wie das Fivolastin im modernen Weltsystem exakt funktioniert, noch ein paar Worte zu den epistemologischen Grundlagen und Begriffen seiner Weltsystemanalyse. Zunächst erstmal ist ganz konstitutiv, wie auch für andere Strömungen, die wir schon kennengelernt haben, ein grundsätzlich relationales Denken. Also es geht wieder um ein Denken in Beziehung, nicht in Substanzen. Also ein Denken, in dem es keine vorausgesetzten Einheiten gibt, wie zum Beispiel die Menschen, das Volk, das Territorium, die Nation oder die Ökonomie, sondern ein Denken, in dem jedes Element erst durch die Stellung und die Funktion in einem Ganzen von Beziehungen definiert ist. Also das, was Nation und Territorium in der Moderne zum Beispiel werden, ist nicht verständlich ohne die Funktion, die die Nationenbildung im Gefüge der kapitalistischen Arbeitsteilung hat, ist nicht verständlich ohne das Verhältnis von Nationenbildung und Rassismus in den Blick zu nehmen und so weiter und so fort. Des Weiteren ist für Wollastin wichtig, dass es keine überhistorischen Kategorien von Raum und Zeit gibt. Also die Zeit ist nichts überhistorisch Gegebenes, sondern die Raum-Zeit-Realität existiert für ihn immer nur relativ zu einem historischen System. Das heißt zum Beispiel, die Raum- und Zeitordnung, wie sie das kapitalistische Weltsystem kennzeichnet, auch mit bestimmten ideologischen Vorstellungen einer linearen Zeit und eines Fortschritts, ist eben keine Raum- und Zeitordnung, die menschheitsgeschichtlich universell ist, einfach deswegen, weil es andere gesellschaftliche Systeme gegeben hat, in denen entsprechend zu dem, was ich Ihnen in der Marx-Vorlesung etwas veranschaulicht habe, an diesem Unterschied zwischen dynamischer Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter, Kapitalismus, und einfacher Reproduktion, an der einfachen Reproduktion eher entsprechendes Verständnis von zyklischen Zeitabläufen vorgeherrscht hat. Das ist damit gemeint, dass es keine übergeordneten, überhistorischen Raum-Zeit-Realitäten gibt. Schließlich und endlich ist wichtig, dass es für Wollastin dabei auch keine lineare Geschichte gibt, sondern dass von vornherein immer klar sein muss, dass nicht nur die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt, sondern dass umgekehrt auch über das, was die Vergangenheit bedeutet, immer erst die geopolitischen Strukturen und die ideologischen und sozialen Kämpfe der Gegenwart entscheiden. Ne? Also das heißt, ob die Französische Revolution ein bestimmtes Ereignis mit einer bestimmten Wirkung gewesen ist, ist etwas, das in verschiedenen Phasen des kapitalistischen Weltsystems sehr, sehr unterschiedlich gedeutet worden ist und was dann aber jeweils auch sozusagen die historische Realität dieses Ereignisses, Französischer Revolution, verändert und neu definiert. Trotz alledem ist es so, dass Wollastin davon ausgeht, dass die weitgehend fahrtabhängige Determination von bestimmten zyklischen und strukturellen Verlaufsmustern innerhalb einer Systemlogik es erlaubt, bestimmte Prognosen zu entwickeln. Also das heißt Prognosen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Eintreten von Entwicklungen in der näheren Zukunft schildern. Demgegenüber steht vor allen Dingen in den Phasen struktureller Krisen, aber auch der Moment, dass es nicht um geschlossene Systemzusammenhänge geht, sondern dass es auch um das Moment des Kairos geht, also der historischen Möglichkeiten, der historischen Chancen, gerade in krisenhaften Situationen abweichungsverstärkend in gegebene Systembeziehungen und Tendenzen und Trends eingreifen zu können. Schließlich und endlich, um mit der Zeitfrage in der Knappheit der Zeit fertig zu werden, gibt es das Primat der Konjunkturgeschichte und der Strukturgeschichte, der Geschichte der langen Dauer, in der wissenschaftlichen Erklärung und Prognose für Wollastin. Das heißt, konkrete Ereignisse spielen natürlich eine Rolle, um Sachen zu veranschaulichen, sind aber letzten Endes sekundär gegenüber dieser Rekonstruktion zyklischer Verläufe und langfristiger struktureller Entwicklungen. Bei all dem, das hat etwas damit zu tun, was ich vorhin als Abgrenzung von der Departmentalisierung der Sozialwissenschaften bezeichnet habe, beansprucht Wollerstein immer einen unidisziplinären Ansatz, also einen einheitsdisziplinären Ansatz, da die Trennung von Natur- und Sozialwissenschaften oder von Politologie, Ökonomie und Soziologie für ihn vor allen Dingen ideologische Funktionen erfüllt. Das ganz einfach deswegen, ideologische Funktionen, weil die wichtigen Fragestellungen und Begriffsbildungen innerhalb der Einzeldisziplinen immer schon blockiert sind, wenn irgendeine bestimmte Reflexionsebene abgeschnitten ist. Ne? Also Soziologinnen interessieren sich normalerweise nicht mehr für wirtschaftliche Zusammenhänge. Nur ist es möglicherweise auch so, dass sich bestimmte kleine Feinheiten der Geschlechter- und Familienbeziehungen nicht verstehen kann, wenn ich nicht die großen Zusammenhänge der Trennung von Produktions- und Reproduktionstätigkeiten in der Moderne zum Beispiel verstehe. Ne? Das ist das, worauf Wollerstein beharrt. Umgekehrt könnte man sagen, dass bestimmte ideologische Tendenzen in der ökonomischen Theoriebildung daher kommen, dass bestimmte Verständnisse von Ökonomie, also zum Beispiel das Primat des Markttauschs, der geldvermittelten Austauschbeziehungen und so weiter und so fort, unreflektiert als überhistorische Universalien genommen werden können, einfach weil die geschichtliche und soziologische Reflexionsebene in der Ökonomie konstitutiv abgeschnitten worden ist im 19. Jahrhundert. Das ist damit gemeint, dass diese Trennung vor allen Dingen ideologische Funktionen erfüllt. Deswegen ist für Wollerstein der Weg daraus auch nicht, dass man nachträglich jetzt das versucht, was ja heute auch immer gern gefördert wird, zumindest in programmatischen Titeln. Wir machen jetzt ein bisschen auf Inter- und Transdisziplinarität, sondern der Anspruch bei ihm ist wirklich, Inter- und Transdisziplinarität ist immer sozusagen ein Versuch, auf einer zweiten Ebene, auf einer zweiten Stufe, das zu kompensieren, was grundsätzlich falsch läuft. Deswegen ist es für ihn eben konstitutiv, dass diese Differenzen und diese künstlichen Grenzziehungen nicht nachträglich überbrückt, sondern grundsätzlich zerstört werden müssen. Ähnlich sind auch die Ansprüche von Wollersteins Systembegriff, also ähnlich radikal. Für ihn ist es zunächst so, dass der Systembegriff eigentlich nur sinnvoll für ein Ganzes von Beziehungen verwendet werden kann, das weitgehend autonom nach den Maßgaben immanenter Strukturen, Widersprüche und Tendenzen funktioniert. Und diese Definition, die man jetzt ausdehnen könnte auf spezifische Kennzeichen von Sozialsystemen, dass sie nämlich eine komplette interne Arbeitsteilung aufweisen, die weitgehend autonom ist. Also das heißt, dass die Arbeitsteilung so organisiert ist, dass innerhalb des Systems keine Notwendigkeit mehr besteht, irgendwelche externen Leistungen, Güter einzubeziehen, dass alle Elemente interdependent miteinander zusammenhängen und dass es so etwas wie eine autonome Reproduktion der Systemlogik gibt. Das sind für ihn alles Definitionskriterien, die eigentlich nur zwei mögliche Systeme erfüllen, nämlich entweder extrem kleinteilige, heute würden wir sagen archaische in Anführungszeichen, historische Systeme, die man allenfalls in Stammesgesellschaften auf der einen Seite findet, oder eben die großen Zusammenhänge dessen, was er die Weltsysteme nennt. Das heißt, dass für ihn Nationalstaaten oder funktional ausdifferenzierte Sonderlogiken, einfach weil sie keine komplette interne Arbeitsteilung aufweisen, auch nicht als autonome Systeme begriffen werden können. Also sehr, sehr einfach gesagt, in der Vorstellung, die wir hier haben, ne, die Bundesrepublik Deutschland als Nationalstaat wäre eine Gesellschaft, die Grenzen dieser Vorstellung würden Ihnen wahrscheinlich auffallen, wenn Sie morgen ein einziges Mal, nur einen einzigen Tag darauf angewiesen wären, nur Güter konsumieren zu können, die nicht in Interdependenz von globalen Ausbeutungs- und Abhängigkeitsbeziehungen hierher gekommen sind. Dann hätten Sie nämlich ein sehr akutes Problem, dann könnten Sie Äpfel sammeln gehen vielleicht noch. Nur leider, auch der Apfelbaum ist erst im Mittelalter, also in der Frühphase des Kapitalismus von Italien, über die Alpen nach Deutschland verpflanzt worden. Also Sie könnten wieder wie Ihre germanischen Vorfahren, Honig sammeln, kann man auch noch Met draus machen. Alles, was damit gemeint ist, ist, dass sozusagen die Vorstellung, es gäbe so etwas wie autarke oder autonome Nationalstaaten, genau daran scheitert, dass es eben keine vollständige interne Arbeitsteilung auf der Ebene der Nationalstaaten gibt und sie ohne bestimmte globale Interdependenzbeziehungen schlichtweg nicht überleben könnten und nicht hier sitzen könnten. Was jetzt solche größeren Weltsysteme angeht, gibt es für Wollastin historisch bisher nur zwei Typen. Es gibt einen dritten potenziellen Typen, das könnte möglicherweise eine mögliche Kontur eines postkapitalistischen Weltsystems sein. Das ist aber eingeklammert, weil so weit sind wir noch lange nicht. Die beiden historischen Formen von Weltsystemen, die es gegeben hat, sind für Wollastin Weltreiche und Weltwirtschaften. Das verbindende Kennzeichen beider Formen von bisherigen Weltsystemen ist, dass es eine in sich geschlossene Welt ist, darauf bezieht sich der Begriff Weltsystem, eine in sich geschlossene Welt von Arbeitsteilung und weiteren Beziehungen, die aber nicht notwendig global organisiert sein muss, sondern in einem größeren Territorium. Ne? Also das Welt bezieht sich nicht notwendig und von vornherein auf die ganze Welt, sondern dass ein Weltsystem eben eine in sich geschlossene, eine weitgehend in sich geschlossene Welt darstellt. Nächstes verbindendes Kennzeichen ist, dass es innerhalb des Weltsystems einen Surplus-Transfer von der Peripherie ins Zentrum gibt. Also das heißt, dass die Peripherie und die Überschussproduktion der Peripherie zugunsten des Zentrums des jeweiligen Weltsystems ausgebeutet wird. Und wo es das gibt, braucht es natürlich auch eine politische und ideologische Vermittlungsstruktur, die diesen Surplus-Transfer begründet, weil nur auf reiner Gewalt basiert funktioniert das nicht so gut. Dann machen die Leute auch nicht freiwillig oder halbwegs freiwillig mit. Wenn man sich jetzt die beiden Typen Weltreich und Weltwirtschaft sozusagen in der zentralen Typologie veranschaulichen will, dann könnte man sagen, dass der Strukturtyp von Weltreichen, wie sie zum Beispiel das antike Rom oder das antike China waren, zunächst darin besteht, dass man es mit einer zentralistischen, heute würden wir sagen politischen Struktur zu tun hat vor allen Dingen. Also das heißt, es gibt ein Primat der staatlich-bürokratischen Organisation und Verwaltung. Demgegenüber hat man es bei der modernen Weltwirtschaft, wie sie sich seit dem 15. Jahrhundert herausgebildet hat, mit einer nicht zentralisierten internationalen Arbeitsteilung zu tun, die sich vor allen Dingen vermittelt, über Marktbeziehungen reproduziert. Dem entspricht dann auch die Verschiedenheit der Funktionstypen. In den Weltreichen ging es vor allen Dingen um eine Distribution und Redistribution, also die immer wieder neu verteilende Verteilung von Gütern nach einem bestimmten Schlüssel. Und innerhalb dieser Distributions- und Redistributionsbeziehung wurde die Integration des Ganzen vor allen Dingen durch den bürokratisch-militärischen Apparat vermittelt. Demgegenüber haben wir es in der Moderne seit dem 15., 16. Jahrhundert mit dem zunehmenden Primat der Marktproduktion zu tun, die sozusagen für die Distributionslogiken auch verantwortlich ist, in der es aber zentral natürlich um die profitorientierte Produktion geht. Und wir haben es nicht mit einem einheitlichen bürokratisch-militärischen Apparat zu tun, sondern mit einem komplexen Geflecht von zwischenstaatlichen Beziehungen, Innerhalb dessen es allerdings Hegemoniebeziehungen gibt, aber eben keine geschlossene hierarchisch-bürokratische Struktur, die die ganze Welt umspannen würde. Wenn man sich die Handelsformen anschaut, dann hat man es in den Weltreichen vor allen Dingen mit bürokratisch gelenkten Distributionsbeziehungen zu tun. Das heißt, es wird sozusagen vom Zentrum aus gelenkt, welche Anteile des Gesamtproduktes aus der Peripherie zum Beispiel abgeschöpft und ins Zentrum transportiert werden müssen und was die Peripherie vielleicht auch noch braucht, während der Handel ebenfalls mit bürokratischen Regulationen konfrontiert ist und ohnehin nur für ein schmales Segment von Gütern, nämlich vor allen Dingen für Luxusgüter, reserviert ist. Demgegenüber hat man es in Weltwirtschaften mit globalen Marktbeziehungen zu tun, in denen Massenproduktion und Konsum in allen Segmenten im Wesentlichen eben eine Vermittlung der Güterproduktion und des Güter- und Leistungsaustausches über das Markt- und Geldprinzip gewährleisten. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Zerfallsformen. Also das heißt, Wollastin geht davon aus, dass jedes historische System nur eine bestimmte Zeit existenzfähig ist, bevor es aus verschiedenen Gründen zerfallen muss. Aber diese Zerfallsformen hängen eben auch von der Struktur des Systems ab. Man könnte sagen, vereinfacht gesagt, sind Weltreiche eigentlich irgendwann immer daran gescheitert, dass sie zu groß geworden sind. Also das heißt, die Desintegration passiert durch Ausdehnung. Ausdehnung bedeutet, dass irgendwann diese zentralistisch-hierarchischen Verwaltungsstrukturen und Steuerungsstrukturen schlicht überfordert sind. Also das ist sozusagen das Problem der klassischen Weltreiche. Das kapitalistische Weltsystem hat dieses Problem nicht, da es eben nicht als politisches Reich organisiert ist, sondern über wesentlich selbstläufige Prozesse des globalen Marktaustauschs und nur auf einer bestimmten Ebene nationalstaatliche Organisationsformen aufweist. Deswegen ist die Dekomposition hier auch keine, die sozusagen einfach durch die Ausdehnung passiert. Inzwischen sind wir global ausgedehnt und es gibt ja bestimmte Science-Fiction-Filme, die immer denken, dass die Kolonialisierung des Weltraums irgendwann dann auch noch bevorsteht, wenn es uns hier zu eng geworden ist, sondern der Zerfall und die Dekomposition im Fall des kapitalistischen Weltsystems tritt durch eskalierende innere Widerspruchsdynamiken ein. Was sind jetzt die wesentlichen Charakteristika des modernen kapitalistischen Weltsystems? Erstmal natürlich, deswegen Kapitalismus, die unaufhörliche Akkumulation von Kapital, also das endlose, maßlose, selbstzweckhafte Verwerten von Wert, um weiteren Wert zu akkumulieren, wie wir das an Marx kennengelernt haben, ist die zentrale treibende Kraft des Systems. Dem entspricht eine bestimmte Form von axialer Arbeitsteilung mit einer Zentrum-Peripherie-Spannung und mit einem ungleichen Tausch zwischen Zentrum und Peripherie mit einer bestimmten räumlichen Struktur. Gleichzeitig aber auch die strukturelle Existenz einer halb peripheren Zone, die bestimmte spezifische Funktionen innerhalb des Weltsystems erfüllt. Also Semiperipherie oder Halbperipherie meint vor allen Dingen so etwas wie die lateinamerikanischen Länder, viele Länder Asiens, die sozusagen, ich bin jetzt gerade überfordert, wie ich jetzt, die Semiperipherie spüre ich später ein. Merken Sie sich das mal ganz, ganz kurz und ich sage dann was dazu, wenn es wirklich um die globalen Ausbeutungs- und Austauschbeziehungen geht. Es gibt einen nächsten Punkt, das würde Wollastin auch wieder wesentlich von vielen marxistischen Strömungen unterscheiden, nämlich dass innerhalb des Weltsystems eine große und stetige Rolle von Nichtlohnarbeit neben der Lohnarbeit gegeben ist. Und das meint, dass aus verschiedenen Gründen nicht alle Arbeit innerhalb des Weltsystems wirklich selbst in marktförmiger Form, nämlich als Kauf und Verkauf der wahren Arbeitskraft gegen Geld, wie wir das bei Marx kennengelernt haben, organisiert werden kann. Und das ist darüber hinaus für bestimmte Ausbeutungsformen, für bestimmte basale Ausbeutungsformen, noch andere Arbeitskrafttypen und andere Regulationsmuster geben muss, die vor allen Dingen in Form von Sklaverei gegeben sind, für Wollastin, aber auf der anderen Seite aber auch durch die Auslagerung von bestimmten nicht profitabel organisierbaren Reproduktionstätigkeiten, vor allen Dingen auf weibliche Arbeitskräfte, die dafür nicht bezahlt werden müssen. Also das Wesentliche daran ist, wenn Sie sich an Marx erinnern, dann ist die Lohnarbeit ja immer das, was die Arbeitskräfte in Warenform für ihre eigene Reproduktion sozusagen gezahlt bekommen und was sie dann in Warenform dem Markt auch wieder entnehmen. Alles, was in Warenform bezahlt wird, verursacht Kosten. Das heißt, das senkt auf der variablen Kapitalseite die Profite. Je mehr wechselseitige Tätigkeiten, vor allen Dingen jetzt im reproduktiven Bereich, und der macht, wenn man die geleistete Gesamtarbeit anguckt, zum Beispiel für Deutschland 2013 das 1,7-fache dessen aus, was als Lohnarbeit geleistet wird. Solche Tätigkeiten sind unbezahlt und sind deswegen sozusagen als Kosten für die Systemlogik und für die Wertverwertung externalisiert. Dass solche Tätigkeiten unbezahlt geleistet werden, setzt aber natürlich auch wieder bestimmte ideologische Formen voraus, zum Beispiel die konstitutive Abwertung von bestimmten reproduktiven Tätigkeiten. Das ist damit gemeint, dass es diese permanente strukturelle Rolle der Nichtlohnarbeit in verschiedenen Formen für das kapitalistische Weltsystem gibt. Ein wichtiger Punkt ist es weiterhin, dass Wollastin davon ausgeht, dass die Ursprünge der Weltwirtschaft vor dem 19. Jahrhundert liegen, dass die Konstitution also in Europa bereits im 15., 16. Jahrhundert erfolgt ist und die sukzessive globale Expansion eine Sache ist, die nicht in den letzten Jahren passiert ist, sondern sich im 16., 19. Jahrhundert vollzogen hat. Was wir demgegenüber in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist allenfalls so etwas wie die Integration der letzten Winkel des Globus. Ne, vorher war es halt so, dass die Expansion halt vor allen Dingen die großen Zentren der Kolonialländer zum Beispiel betraf. Inzwischen sind sozusagen auch die letzten Winkel des Globus in das kapitalistische Weltsystem integriert. Das geht dann gleich, wie wir noch sehen werden, zugleich mit seiner Desintegrationsphase einher. Weiteres Charakteristikum ist die Übereinstimmung der Grenzen der Weltwirtschaft mit einem zwischenstaatlichen System souveräner Staaten. Das heißt, souveräne Staaten leisten bestimmte Leistungen für die Existenzfähigkeit des kapitalistischen Weltsystems, sind aber eben nicht sozusagen die politischen Gesamtregulatoren, da die weltwirtschaftlichen Prozesse unabhängig von der Ebene der Politik organisiert sind und verlaufen. Aus Gründen, auf die ich noch kommen werde, ist es erfordert, dass es innerhalb dieses zwischenstaatlichen Systems eine Hegemonialstruktur gibt, also dass es bestimmte Führungsnationen gibt, die aber immer nur diesen hegemonialen Anspruch für eine bestimmte Zeit erfüllen können. Deswegen gibt es für Wollastin so etwas wie einen Hegemoniezyklus, also dass notwendig die Hegemonialmacht im Weltsystem sich verschiebt. Dennoch ist es so, trotz all dieser wichtigen Rollen, die Staaten und mit Staaten auch bestimmte Territorien und Bevölkerungsgruppen spielen, dass diese Sachen, nämlich der Charakter des Staats, der ethnischen Gruppen, der Haushalte und so weiter und so fort, keine Gegebenheiten sind, sondern dass diese Dinge beständig neu geschaffen, definiert und konstruiert werden müssen. Im Zusammenhang mit dem System von Nationalstaaten und auch mit der Exklusivität von Staatsbürgerschaftsrechten, aber auch im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Nichtlohnarbeit innerhalb des Systems, ist es für Wollastin auch so, dass Rassismus und Sexismus konstitutive, organisierende Systemprinzipien sind. Also das sind nicht irgendwelche Sachen, die sekundär für den modernen Kapitalismus sind, sondern ohne Rassismus und Sexismus in verschiedensten Formen würde dieses System nicht funktionieren können. weil das konstitutiv für die Vermittlung und Legitimation der globalen Arbeitsteilungs- und Ausbeutungsbeziehungen bleibt. Wo es solche Tendenzen gibt, ist es auch nicht verwunderlich, dass es systemfeindliche Bewegungen gibt. Diese Existenz von systemfeindlichen Bewegungen ist also genauso ein Charakteristikum des kapitalistischen Weltsystems. Und das Wichtige ist bei Wallerstein, dass systemfeindliche Bewegungen immer gleichzeitig unterhöhlend und stabilisierend wirken. Also das heißt, sie unterminieren das System, geben aber auch sozusagen Impulse und Hinweise, in welche Richtung ein bestimmter Anpassungsdruck, einem bestimmten Anpassungsdruck nachgegeben werden muss und wo bestimmte Elemente und Reaktionen, die sonst sozusagen zu einer Aufkündigung des Systemvertrauens auf Seiten von Bevölkerungsmehrheiten führen könnten, halt in irgendeiner Form so in das System einbezogen werden können, dass der Laden trotzdem weiterlaufen kann. Schließlich und endlich gibt es bestimmte Muster von zyklischen Rhythmen und säkularen Trends, die die inhärenten Widersprüche des Systems vermitteln und gleichzeitig helfen können, die zyklischen und finalen Krisendynamiken zu erklären. Zyklische Rhythmen sind dabei die schon erwähnten Konjunkturzyklen zum Beispiel oder die langen Wellen kapitalistischer Entwicklung nach Kondratjew. Säkulare Trends sind sozusagen die grundlegenden Trends, die sich über mehrere solche Zyklen langfristig durchsetzen. Zusammenfassend kann man das Ganze an den Richtlinien, die Wallerstein selbst für eine Weltsystemanalyse gibt, aufziehen. Richtlinie 1, beschreibe und rechtfertige die Analyseeinheiten. Da geht es einfach darum, dass die Analyseeinheit in der Weltsystemanalyse immer das Weltsystem als Ganzes sein muss und dass deswegen zum Beispiel die Unterscheidung endogener oder exogener Faktoren nur für die historischen Grenzen des Gesamtsystems relevant sind. Konkret heißt das, dass wir auch Phänomene, die in der normalen Geschichtsschreibung gerne sozusagen als aus dem normalen Entwicklungsgang des Kapitalismus irgendwie auszulagernde Abweichungen gefasst werden, als endogene Faktoren betrachten müssen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels und der Sklaverei, die nicht irgendwie ein exogener Zwischenfall, sondern eine endogene Voraussetzung der Systementwicklung war. Ähnliches Beispiel wäre die Diskussion um die sogenannte zweite Leibeigenschaft in Osteuropa im 18. Jahrhundert. Vereinfacht gesagt geht es da darum, dass eigentlich schon aus der Leibeigenschaft entlassene Bauern wieder in die zweite Leibeigenschaft geraten. In vielen historischen Diskussionen wird das als Rückfall in den Feudalismus gedeutet. Sowohl Prodell als auch Wallerstein können aber historisch sehr konkret zeigen, dass diese zweite Leibeigenschaft einfach was damit zu tun hat, dass der polnische und russische Adel zum Beispiel längst an das kapitalistische Weltsystem angeschlossen ist, als Konsumenten, aber auch als Produzentin bestimmte Erwartungen haben, die erfüllt werden müssen und dass die Abschöpfung von Arbeitskraft durch Leibeigenschaft halt unmittelbar in die globalen Distributionsprozesse eingeht, zum Beispiel weil halt die Produktion von Korn und Getreide und Primärrohstoffen in Osteuropa dadurch weltmarktmäßig günstiger organisiert werden kann und das eine wichtige Voraussetzung wieder dafür ist, dass sich im kapitalistischen Zentrum, also in Großbritannien, der Industriekapitalismus entwickeln kann, weil sozusagen die Produktion und Abschöpfung von Primärgütern kostengünstig an die Peripherie damit ausgelagert werden kann. Zweiter Punkt, unterscheide Zyklen von Trends. Das wäre die Unterscheidung langer zyklischer Rhythmen, die immer wieder auftreten, von säkularen Trends, wie zum Beispiel der Kommodifizierung, also der Verwahrenförmigung immer weiterer Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, der Technisierung, Urbanisierung und Zentralisierung von bestimmten Strukturen, die sich halt sozusagen in einer langen Reihe der Strukturentwicklung erkennen lassen. Identifiziere und spezifiziere Widersprüche, die die spezifischen Strukturen eines historischen Systems charakterisieren. Gemeint sind hier bei Wollerstein logische Strukturwidersprüche. Und Strukturwidersprüche sind wie bei Marx mehr als nur irgendwelche Konflikte, die gelöst werden könnten, sondern es sind eben unlösbare Strukturwidersprüche. Zum Beispiel, wenn Akkumulation von Kapital auf der einen Seite Ausbeutung, auf der anderen Seite aber eben auch Konsum erfordert und Ausbeutung auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer heißt, dass global für bestimmte Konsumprozesse die zahlungsfähige Nachfrage fehlt, weswegen dann Güter eben massenhaft auch wieder vernichtet werden müssen und nicht notwendig profitorientiert distribuiert werden können. Ein anderer Widerspruch, der für Wollerstein sehr wichtig ist, ist der zwischen Universalismus und Partikularismus. Also Universalismus auf der einen Seite, auf der Seite des allgemeinen freien Warenverkehrs, dem dann auch bestimmte universalistische Ideale entsprechen. Partikularismus auf der anderen Seite, um in Form von Sexismus, Rassismus, Nationalismus bestimmte Regulationsmöglichkeiten für verschiedene Arbeitskrafttypen zu gewährleisten und sicherzustellen. Unterscheide klar die Änderungen der Konjunktur vom historischen Übergang. Das heißt, was damit gefordert ist, ist eine Unterscheidung von normalen zyklischen Wirtschaftskrisen zum Beispiel und wirklichen finalen Systemkrisen, die zu so starken Fluktuationen und so starken Abweichungen führen, dass sie eine Transformationsmöglichkeit oder auch eine Transformationsnotwendigkeit zu einem irgendwie anders gearteten System implizieren. Fünftens, spezifiziere und begründe die Chronosophie der Analyse. Das hängt jetzt mit der vierten Forderung zusammen. Das heißt, zyklische Entwicklungsprozesse verlangen eine andere Chronosophie, also eine andere zeitliche Logik der Analyse, als bestimmte langfristige Strukturentwicklungen, teleologische Entwicklungsprozesse. Und diese wiederum verlangen eine andere Chronosophie als das, was Wollerstein die stochastische Zeit nennt. Stochastische Zeit heißt, es gibt sozusagen keinen klaren Entwicklungstrend, sondern es gibt Wahrscheinlichkeiten für sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen in sehr verschiedene Richtungen, also gerade im Stadium des Systemzerfalls. Sechstens und vielleicht am wichtigsten, es gibt keine eindeutig ökonomischen Probleme, die von politischen und sozialen Phänomenen trennbar sind. Das Ganze ist ein nahtloses Geflecht. Also zum Beispiel wären Rassismus und Sexismus für Wollerstein basale Gegebenheiten der Arbeitsteilung im Kapitalismus, weil da basale Differenzierung von Arbeitskrafttypen und Arbeitsteilungsformen dranhing. Als solche funktionieren sie aber nur, wenn sie zugleich eine etablierte soziale Praxis sind, die ihren Niederschlag in Recht, in Ideologie, in Politik, aber eben auch in den vielen kleinen Orientierungsmustern der Alltagspraxis wiederfindet. Wie ich Ihnen dann in der Vorlesung zu den Geschlechterbeziehungen noch erläutern werde, ist es halt zum Beispiel so, dass Sie die Feinheiten der romantischen Liebesbeziehung nicht verstehen können, wenn Sie nicht diese Ausbeutungsdimension, die gerade darin vermittelt wird, halt mit berücksichtigen. Das ist damit gemeint und das heißt, es gibt auch nichts Wichtigeres und nichts Unwichtigeres in der Analyse. Wie sieht das jetzt mit dem modernen Weltsystem aus, wenn man jetzt so überblicksartig die Form seiner Entwicklung, seines Aufstiegs und seines Niedergangs sich anguckt? Erstmal und am wichtigsten ist das kleine Zitat von Wollerstein aus dem vierten Band der Weltsystemanalyse. Es scheint nicht plausibel, die Geburt eines Organismus erst mit seinem höchsten Reifestadium anzusetzen, an dem Punkt, an dem er bald stirbt. Auch die Jugend hat einen Realitätsanspruch. Das heißt, für ihn ist es wichtig, die bisher einzige Weltwirtschaft in ihrer ganzen enormen territorialen und temporalen Ausdehnung zu untersuchen. Wobei es immer gilt, festzustellen, dass der Beginn und das Ende des Systems dadurch bestimmt werden können, dass man sagt, man muss die Kerncharakteristika erkennen, also die Produktion für den Weltmarkt, unter den Prinzipien der Profitmaximierung als Basisprinzip muss gegeben sein, sobald eine Weltwirtschaft existiert und solange sie existiert. Genauso müssen bestimmte soziale und ökonomische Klüfte gegeben sein, die sich mit den Differenzen und den Asymmetrien zwischen den Klassen und als Geschlechtern und Ethnien markierten Gruppen einschreiben und die sich in den geopolitischen Beziehungen wiederfinden lassen. Und es muss schließlich und endlich den Mechanismus des ungleichen Äquivalenztausches geben. Die historischen Phasen der Ausbildung des Weltsystems lassen sich für Wollerstein grob so gliedern. Ab 1450 etwa ist die Auflösung des mittelalterlichen Feudalismus so weit fortgeschritten, dass es in einigen Nationen Europas zur Konstitution einer Weltwirtschaft und zu einer ersten Phase der Expansion kommt, die vor allen Dingen die Erschließung von großen Teilen Afrikas als Jagdgebiet für Sklavenarbeitskraft und auf der anderen Seite die Erschließung von großen Teilen Nord- und Südamerikas als auszubeutende koloniale Peripherie mit sich bringen. Zwischen 1600, 1650 und 1700, 1750 in etwa gibt es eine Phase, in der diese Expansionsdynamik auch aufgrund eines langfristigen konjunkturbedingten zyklischen Abschwungs etwas zum Erliegen kommt, aber diese Stagnation führt gleichzeitig zur Phase der Konsolidierung der spezifischen globalen Ausbeutungs-, Arbeitsteilungs- und Abhängigkeitsbeziehungen. Zwischen 1750 und 1850 verortet Wollerstein dann die Phase der großen Expansion. Das ist also die finale Integration des gesamten Globus und der bisher noch nicht erschlossenen Gebiete in den Bereich des kapitalistischen Weltsystems. Zwischen 1850 und 1970 hätte man dann die Hochphase der Akkumulation, also das, wo der Kapitalismus am idealtypischsten so funktioniert, wie man sich immer vorstellt, dass er funktionieren sollte. Und das ist entsprechend auch gleichzeitig die Phase der ideologischen Konsolidierung. Seit 1970 bis ca. 2060 geht Wollerstein dann davon aus, dass wir uns in der Phase des Zerfalls bzw. der Dekomposition des Weltsystems und der Übergangsphase in ein ungewisses Folgesystem befinden. Ausschlaggebend für die Etablierung der Weltwirtschaft war jetzt zunächst die territoriale Expansion als wirkliche Schlüsselvariable, weil nur dadurch immer größere potenzielle Anbau- und Rohstoffausbeutungsflächen in das Weltsystem einbezogen werden konnten, aber auch immer größere Arbeitskraftreservare erschlossen werden konnten. Des Weiteren die Entwicklung verschiedener Arbeitskrafttypen, und verschiedene Arbeitskrafttypen erfordern auch verschiedene Arbeitskraftkontrollfunktionen. Das wären dann eben die Unterscheidungen der Entwicklung von Lohnarbeit, von moderner Sklaverei und von weiblicher Reproduktionsarbeit, die jeweils auch spezifische Formen der rechtlichen Regulierung und der ideologischen Begründung erfordern. C ist ausschlaggebend die Konstitution von relativ starken politisch-bürokratischen Apparaten im Zentrum, die deswegen auch sozusagen die globalen Steuerungs- und Verwaltungstätigkeiten dominieren können und die Ausbeutung von den gegenüber nur relativ schwach entwickelten politisch-bürokratischen Apparaten in der Peripherie. Wichtig für die Entwicklung der Akkumulation und der geopolitischen Struktur, aber auch für die Ausbildung von spezifischen sozialen und ökonomischen Klüften und Widerspruchsdynamiken, ist dann erstens die Entstehung von globalen Arbeitsteilungs- und Ausbeutungsbeziehungen, die vor allen Dingen klassen- und geschlechtsspezifisch, aber eben auch geografisch festgemacht werden können. Wobei es für Wollerstein so ist, dass es nicht notwendig an bestimmte Länder gebunden ist, welche Funktionen sie übernehmen. Das heißt, das Ganze kann historisch relativ dynamisch sein. Es können halt Länder in die Liga der Zentralstaaten auffallen, steigen. Es können andere Länder mitunter in die Semiperipherie absteigen. Zweitens Nationalstaaten und zwischenstaatliche Beziehungen. Die Form der Arbeitsorganisation und die Frage, ob zum Beispiel die hochwertige Produktion von Fertigprodukten in bestimmten Ländern verortet ist oder die Finanz- und Handelshegemonie in bestimmten Ländern verortet ist, bestimmt auch die Art und Weise, wie das System der zwischenstaatlichen Beziehungen organisiert ist und wirkt wiederum auf die Formen der Arbeitsteilung und die Position innerhalb der Weltwirtschaft zurück. Und es gibt schließlich drittens das, was man als Hegemonie und Hegemoniezyklen im System zwischenstaatlicher Strukturen bezeichnen könnte, die Vorteile des Ganzen sind, dass Hegemonien historisch die Vorteile von hierarchischen Strukturen für die globale Koordination von Ausbeutung, Produktions-, Distribution und Finanzwesen, aber auch für die globale Koordination der Wissensordnung oder der Kultur gewährleisten und sicherstellen, ohne aber mit den Strukturproblemen von Weltreichen konfrontiert zu sein. Also dass sozusagen der Steuerungs- und Verwaltungsanspruch irgendwann mit der Ausdehnung nicht mehr gewährleistet werden kann. Zur Entwicklung globaler Arbeitsteilungs- und Ausbeutungsformen. Für Wollastin ist es, wie ich schon erwähnt habe, sehr wichtig, dass es funktionale und geografische Differenzierungen verschiedener Typen der Anwendung, Ausbeutung und Kontrolle abhängiger Arbeitskräfte gegeben hat. Das heißt, im 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert ist die freie Lohnarbeit, wie wir sie vor allen Dingen bei Marx kennengelernt haben, vor allen Dingen für höher qualifizierte und spezialisierte Arbeiten mit bestimmten Selbstführungsanforderungen im Zentrum reserviert. Also das heißt, das Privileg der freien Lohnarbeit, damit auch einer gewissen Unabhängigkeit, Selbstkontrolle über die eigenen Tätigkeitsformen, einer gewissen Bildung und so weiter und so fort, ist vor allen Dingen etwas, das für bestimmte hochqualifizierte Tätigkeitsformen im Zentrum vorgesehen bleibt. Dieses Privileg beruht aber darauf, dass bestimmte einfachere und massenhaft erfüllbare Arbeiten in der Peripherie, die geringere Selbststeuerungskapazitäten auf Seiten der Arbeitskräfte erfordern, die auch geringe Bildung erfordern und so weiter und so fort, in der Form von Sklaverei, Leibeigenschaft oder in der Semiperipherie auch durch bestimmte Verpachtungssysteme, die halt die Untersassen in notwendige Schuldknechtschaft und Abhängigkeitsbeziehungen bringen, gewährleistet worden sind. Was Wollastin historisch vor allen Dingen im ersten und zweiten Band relativ gut nachzeichnen kann, ist in dem Kontext zum Beispiel, dass der transatlantische Sklavenhandel keineswegs irgendwie eine Fußnote der Geschichte darstellte, sondern erst der transatlantische Sklavenhandel hat etwas ganz Bestimmtes erlaubt, nämlich die systematische Überausbeutung der amerikanischen Kolonien zur sozial und ökologisch destruktiven Primärproduktion. Was heißt das? In Südamerika und Nordamerika geht es vor allen Dingen um Extraktionswirtschaft. Also es geht sozusagen um die Ausbeutung von Bodenressourcen, von Rohstoffen und so weiter und so fort. Und das wird in einer Art und Weise betrieben, die dazu führt, dass sich das Arbeitskräftereservoir in den entsprechenden Ländern gar nicht selbst reproduzieren kann. Also das heißt, die sind sozusagen kurz gesagt immer, um diese Art und Weise der Ausbeutung so systematisch führen zu können, auf den Nachschub von Frischfleisch angewiesen. Das ist sozusagen die Funktion des transatlantischen Sklavenhandels, weil die es ermöglicht, sozusagen die Länder Süd- und Nordamerikas so auszubeuten, dass das Reproduktionsniveau in den einzelnen Ländern nicht beachtet werden muss. Das ist jetzt wiederum so, dass erst diese Extraktionswirtschaft im Zusammenspiel von Sklaverei in Amerika und der zweiten Leibeigenschaft in Osteuropa im 16., 17. und 18. Jahrhundert vermehrt freie Arbeitskapazitäten für technische Spezialisierung, Mechanisierung und Intensivierung der Arbeit im Zentrum sozusagen freigesetzt hat. Und die fortgesetzte, wenn auch der transatlantische Sklavenhandel dann unterbunden ist, die fortgesetzte Sklaverei vor allen Dingen auch in Nordamerika, also in den Südstaaten Nordamerikas, erfüllt im 18. und 19. Jahrhundert weiterhin diese Funktion der Hintergrunderfüllung von bestimmten Extraktionsaufgaben für die industrielle Revolution im Zentrum. Also das ist sozusagen der wesentliche Punkt, weswegen Wollaston hier von der globalen Interdependenz ausgeht und davon auch ausgeht, dass die globale, also dass auch die industrielle Revolution, die sogenannte, nur auf Grundlage dieses Zusammenhangs mit Sklavenhandel und Sklavenarbeit oder zweiter Leibeigenschaft verstanden werden kann. Nun haben wir heute keine Sklaverei mehr, obwohl die haben wir massenhaft trotzdem noch, aber jedenfalls keine so offene mehr. Der wesentliche Mechanismus der Reproduktion dieser ungleichen Beziehung hat sich für Wollaston auf den ungleichen Äquivalenztausch verschoben. Mit ungleichem Äquivalenztausch, das ist etwas, was ich schon mehrfach angedeutet habe, wird der dauerhafte Mehrwerttransfer aus der Peripherie ins Zentrum gewährleistet, und das bleibt eine entscheidende Grundlage der kapitalistischen Produktion. Ungleicher Äquivalenztausch meint dabei, dass das nicht notwendig durch kriegerische Ausbeutung passiert, sondern dass diese Surplusaneignung über den freien und internationalen Handel vermittelt wird, und zwar in der Form, wenn Sie sich an Marx erinnern, dann ist das, was sozusagen das Moment der Wertsteigerung und der Wertbildung in der Produktion ausmacht, ist vor allen Dingen das, was die arbeits- und kapitalintensiven Prozesse der Erzeugung von Fertigprodukten darstellt. Jetzt, wir haben über sehr, sehr lange Jahrhunderte dann eine bestimmte Austauschbeziehung, in der die arbeits- und kapitalintensiven Fertigprodukte des Zentrums gegen Roh- und Halbprodukte aus der Peripherie getauscht werden. Das durchaus sozusagen nach fairen Äquivalenztauschbedingungen. Aber es ist von vornherein so, dass einerseits die Wertschöpfungsprozesse in den Ländern des Zentrums lange Zeit monopolisiert geblieben sind und dass auf der anderen Seite die Güterflüsse und Güterströme dann damit halt heißen, dass auch unter Bedingungen des, der Wahrung des Äquivalenztauschprinzips halt vor allen Dingen Lebensmittel, Rohstoffe und Halbprodukte vermehrt aus der Peripherie ins Zentrum gelenkt werden. Und die Festlegung dieser Länder auf die Produktion von Primär- und Halbprodukten natürlich auch gleichzeitig heißt, dass sie systematisch daran gehindert werden, eigene vergleichbare Produktionskapazitäten, konkurrenzfähige Produktionskapazitäten für die arbeits- und kapitalintensiven Fertigprodukte auszubauen. Zusätzlich kommt hinzu, dass auch wenn jetzt sozusagen die Produktion zunehmend in Länder der Semiperipherie verlagert wird, die Kapitalgewinne aus dieser Produktion weiter zum großen Teil ins Zentrum fließen. Und man hat dann die Verbindung mit der Ausnutzung der der Durchsetzung und Ausnutzung von internationaler Kapitalmobilität auf der einen Seite, der die relative Immobilität von großen Teilen der globalen Arbeitskräfte auf der anderen Seite gegenübersteht, was einfach gesagt heißt, dass man halt die ungleichen Lohnniveaus ausnutzen kann, indem man die Textilproduktion zum Beispiel bevorzugt nach Bangladesch oder andere asiatische Länder verlagert, während die Freiheit der Kapitalmobilität halt gleichzeitig bedeuten kann oder überwiegend auch bedeutet, dass die Gewinnflüsse natürlich wieder ins kapitalistische Zentrum geleitet werden. Systematisch verstärkt hat man diese Mechanismen seit dem 20. Jahrhundert noch durch die Überschuldung der Peripherie. Also Überschuldung der Peripherie heißt jetzt ja nicht, dass die Leute einfach sozusagen Kredite gekriegt haben aus Großzügigkeit, sondern die Überschuldung der Peripherie geht vor allen Dingen in den 70er Jahren los, als die Wirtschaften des kapitalistischen Zentrums schon in einer tiefen Akkumulationskrise stecken. Und das Grundprinzip ist einfach, man trägt sämtlichen Ländern ungedeckte Kredite an, von denen auch klar ist, dass die eigentlich nicht zurückzahlbar sind. Der Vorteil der Sache ist aber, die kaufen mit den aufgenommenen Krediten natürlich erstmal die Export- und Fertigwaren im kapitalistischen Zentrum, also aus den USA und Europa, halten damit dort die Produktionswirtschaft am Laufen, geraten gleichzeitig in Verschuldungszwänge, die sie dann zwingen, die ohnehin schon im ungleichen Tausch zu nachteiligen Konditionen angebotenen Primär- und Fertigprodukte zu noch günstigeren Bedingungen auf dem Weltmarkt verhökern zu müssen. Also das wären sozusagen die Einbrüche der globalen Nahrungsmittel- und Kaffeepreise, die damit halt auch wieder zusammenhängen. Das ist damit gemeint, dass die Überschuldung der Peripherie die entsprechenden Mechanismen verschärft. Die geopolitischen Faktoren, die dabei jetzt berücksichtigt werden müssen, führen dann dazu, dass die sowohl wirtschaftspolitische Stärke als auch die militärische und politische Interventionsmacht der Nationalstaaten sich historisch hochgradig unterschiedlich ausgebildet haben und dass dadurch die ungleichen Tauschbeziehungen auch gestützt und vertieft werden können permanent. Dahinter, das ist dann verbunden mit der These, dass Unterentwicklung eben kein vorkapitalistischer Zustand ist, sondern Folge dieses peripheren Daseins innerhalb des kapitalistischen Weltsystems. Die Semiperipherie, also die Länder, die in gewisser Weise zwischen Peripherie und kapitalistischem Zentrum stehen, sind dabei, und das unterscheidet Wallerstein ein bisschen von den klassischen dependenztheoretischen Ansätzen, systematisch wichtig, ganz einfach deswegen, weil sie Transfer- und Pufferfunktionen zwischen den verschiedenen globalen Hauptzonen gewährleisten. Transfer- und Pufferfunktion heißt halt auf der einen Seite sozusagen, die erlauben sie die zunehmende Verlagerung von im Zentrum nicht mehr rentabler Produktion in Ländern mit günstigeren Lohnarbeitskonditionen oder möglicherweise auch Basissklavenarbeitskonditionen, die es dann auch noch oft gibt, und gleichzeitig sozusagen die Rückleitung der Kapitalgewinne und der Profite überwiegend ins Zentrum. Ideologische Pufferfunktion kann aber gleichzeitig auch bedeuten, dass dadurch, dass das natürlich auch eine gewisse, also temporäre Aufstiegsmöglichkeit und Verbesserung für zumindest einige Schichten innerhalb dieser Länder gewährleistet, dass damit durch bestimmte Erfolgsgeschichten diesen semiperipheren Ländern eben dann auch immer wieder kurzzeitig gibt, das ideologische Narrativ des Fortschritts und der Aufstiegsmöglichkeit in die globale Top-Liga aufrecht erhalten werden kann. Und der letzte Punkt, den ich hier noch mit erwähnt habe, die externen Zonen gibt es heute nicht mehr. Die waren allerdings bis im 17. Jahrhundert relativ wichtig. Im 17. Jahrhundert war das vor allen Dingen Westafrika. Externe Zone heißt, Westafrika war weltwirtschaftlich nicht integriert, ne? Sondern diente sozusagen als externe Zone für die Jagd nach Sklavenarbeitskraft, bei der man sich aber gleichzeitig im Unterschied zu integrierten Kolonien halt nicht um die Frage der Reproduktion der dortigen Gemeinwesen irgendwie kümmern musste. So, jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich die Weltsystemanalyse-Vorlesung, wenn ich die einigermaßen sinnvoll zu Ende bringen will, und hier jetzt nicht durchrattern will, nächste Sitzung fortsetzen muss und das auch werde. Ich überlege mir, wie ich das im Laufe des verbleibenden Semesters anders ausgleiche, weil das Problem ist, ich habe Ihnen jetzt, auch weil ich dachte, es ist relativ wichtig, die epistemologischen Grundlagen so ein bisschen zu klären, also was will der Wallerstein eigentlich, was sind sozusagen die theoretischen Leitprämissen, habe ich Ihnen dazu etwas zu viel erzählt und bin jetzt sozusagen bei den wirklich interessanten Fragen was sind die langfristigen Entwicklungsdynamiken des kapitalistischen Weltsystems, warum sind Rassismus und Sexismus da drin so wichtig und warum glaubt Wollerstein, dass wir uns derzeit im Zeitalter des Übergangs in irgendwas anderes befinden, gar nicht mehr ausführen konnte. Ich denke aber, dass es gerade auch, da Wollerstein hier schon in den 90er Jahren einige sehr interessante Prognosen zu der geopolitischen Situation gemacht hat, in der wir heute sind, doch zu wichtig, um das nicht nachzutragen. Deswegen würde ich das einfach an den Anfang oder auch vielleicht ins Zentrum der nächsten Sitzung stellen und überlege mir dann, was ich an anderer Stelle vielleicht irgendwo wegschiebe. Tut mir leid, nicht perfekt in diesem Fall. Aber ist ja auch die Frage, ne? Wenn man über das Weltsystem spricht, wie soll man da in 90 Minuten fertig werden? Also das nächste Mal genauer aus und dann auch fokussierter und konzentrierter zum Schluss.